dieser Felsen birgt im Blicke Blaubarts Feste. Leuchtet nicht wie Vaters Hallen. Judith, willst du mir noch folgen? Den Sturmes locken, Trauer trägt nach dir die Mutter, Vater Gürtel, schwere Schwerter, Bruder Sattel, Drasche Rosse. Judith, willst du mir noch folgen? Bleibst du stehen, lockt dich heimwärts. Nein, das Kleid blieb mir nur hängen, nur mein Seidenkleid verfing sich. Offen wartet noch die Türe. Dies ist also Blaubarts Feste. Keine Fenster, keine Erker, keine. Nimmer leuchtet hier Sonnenschein. Nimmer. Immer eisig. Ewig düster. Eisig düster. Wenn es unten müsste schweigen, schwere Kunde müsste stummen. Wart dir Kunde. Thank you. Lüftens hellen Hallen, weiße Wend umranken Rosen, Giebel goldet Sonnensiegen. Schweige, schweige. Niemals glänzen. Durchspähe. Ach, wir haben sie in die Augen getrieben. Schlüssel, gib sie mir, weil ich dich sei gesegnet, Judith. Danke dir. Danke dir. Ich will öffnen, ich allein. Kriegsgeräte. eine Waffenkammer-Unit. Grund wird beben. Trauer sich der Lust vermählen. Judith, Judith, kühl und süß ist. Wenn die offenen Wunden bluten. Fürchtet ihr euch, ich liebe, öffne mir nun alle Türen. Noch drei Schlüssel will ich geben. Geh und sieh, doch nimmer frage, was du sähest, nimmer frage. Gib nun die drei nächste Schlüssel. Was verweilst du? Warum säumst du? Konnte nur das Schloss nicht finden. Fürchte nichts mehr, süß entschieden. All die Herrlichkeit ist nun dein, dein die Perlen, Diamanten. Blut klebt rot am Prachtgeschmeide. Öffne schnell die vierte Türe, Licht erleuchte, öffne, öffne. Thank you.

nun alle Weite. Dir der Morgen, dir der Abend, dir die Sonne, Mond und Sterne. Hier sind sie, die Spielgefährten. Jene Wolke rot und blutig. Sie strahlen der Sonnensegen, deiner Segenshand entsprossen, siegen deinen Händen, Judith. Komm doch mir ans Herze. Zwei Türen sind noch verschlossen, lass die Türe zu geschlossen. Lieder sollen fröhlich erklingen. Judith, komm und lass dich küssen. Öffne auch die letzten Türen. Ich will nicht, dass auch eine deiner Türe mir verschlossen. Achte, achte, meine Feste, achte, Lichter wird sie immer. Geh zum Leben oder sterbe, meine ich dir. Judith, Judith. Einen Schlüssel gebe ich dir. letzte Tür öffne ich nicht. Öffne ich nicht. Händen nimm. Sein kühler Rosenmantel, seine lichte Silberkrone, ihr gehört nun aller Morgen. nun aller Mittag, ihr sein schwerer Feuermantel, seine goldene Sonnenkrone, ihr gehört nun aller Mittag. Abends fand ich dann die dritte sein dunkler Leidenmantel, ihr gehört nun Mm-hmm.